سلمان الفارسي فارديا أمير فن المدائن. سلمان فار دير أمير فن المدائن. Das dauert nicht lange. Salman war der Emir von Al-Madain. Und der war sozusagen groß, groß und richtig. Radwanullah alayhi. Dann kam ein Bedawi, der kam von diesen Weiten, von der Wüste. Und der kam nach Al-Madain an. Der hat so angeschaut und der hat Salman gesehen. Salman sah so aus wie diese Sklaven. Da hat ihm gesagt, du Sklave, komm hier. Sklave, komm hier. Salman, radwallahu alayhi, pass auf, der Sahabi vom Propheten. Der Gefährte vom Propheten. Einer der Besten. Der Prophet sagte, unter dem Himmel ist einer der Besten. Wenn er die Sterne haben will, dann bekommt er die Sterne. Das ist wie dieser. Und er hat auf Salman gezeigt, radwallahu alayhi. Auf Salman radwallahu alayhi hat er gezeigt. Subhanallah. Dieser Bedouine kam und er hat ihm gesagt, ja, Ilj, Ilj ist wie Sklave. Komm hier, ja, Ilj. Du Sklave, komm hier. Salman ging zu ihm. Er hat ihm gesagt, was willst du? Der hat ihm gesagt, trag diese Sachen. Trag für mich diese Sachen. Was hat Salman gemacht? Er hat gesagt, kein Problem. Der hat die Sachen getragen und er hat das auf seinen Kopf getan und ist mit ihm gelaufen. Der hat ihm gesagt, mein Onkel, im Arabischen, wir sagen zu den Leuten, die älter sind, wir sagen Onkel. Ja, wir sagen ihnen Onkel. Ich meine, Abu Jamal, soll ich ihm immer Onkel Abu Jamal sagen? Auf jeden Fall, Tamhid, sage ich ihm Onkel. Weil er alt ist. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum. Der hat ihm gesagt, Onkel, wohin willst du? Wohin willst du? Der hat ihm gesagt, zu dieser Stelle und so weiter. Salman hat das getragen und mit ihm gegangen. Die Leute sehen Salman, der trägt und der Mann neben ihm. Was machen die Leute? Die sagen ihm, lass uns tragen. Ich meine, der ist der Führer. Und das der Provinzleiter von Al-Madain. Sozusagen der Oberhaupt. Und die Leute sehen ihn. Ich meine, die glauben nicht, der trägt. Die sagen ihm, komm, wir tragen. Dieser Bedouine, der hat gesehen, die ganze Zeit, diese Sklave, die Leute, der Sklave, der trägt. Und die Leute, die begrüßen ihn und die respektieren ihn. Der Mann hat sozusagen dann ein bisschen so schlechtes Gewissen bekommen. Was ist los? Dann hat er die Leute gefragt, wer ist dieser Mann, der die Sachen trägt? Die haben ihm gesagt, der ist Salman, Al-Farisi, der ist sozusagen der Gefährte vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam, und der ist der Provinzleiter, der ist überhaupt hier, der Oberhaupt von dieser Stadt. Der Mann hat gesagt, oh, und der ging sofort, der Mann, schnell. Der hat ihm gesagt, gib mir bitte, gib mir, ich trage das und sowas. Salman hat ihm gesagt, nein, nein, nein, nein, nein. Der Sklave bring dir deine Sachen, wohin du willst. Subhanallah. Schaut mal, barakallahu fikum, die Bescheidenheit. Schaut da, die Bescheidenheit von den Gefährten von unserem Propheten, salawatullahi wa salamu alayhi. Allah, in ihren Leben und in ihren Geschichten, in jeder Sache ist ein Unterricht für uns. Subhanallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen. Welche Richtung im Islam ist die wahre? Was hat unser Prophet gesagt? Der Prophet hat uns gesagt. Ja. Der hat gesagt, welche Richtung ist die wahre? Er hat gesagt, diejenigen, die wie ich und meine Gefährten den Islam praktizieren. Das ist die richtige. Das ist die richtige. Derjenige, der den Islam wie der Prophet und seine Gefährten praktiziert, ist auf dem richtigen Weg. Und nicht nur Gefährten, weil der Prophet sagte, die Besten unter den Leuten sind in meiner Generation und in der nächsten und übernächsten Generation. Und die sind die Salaf. Das bedeutet die richtige Der richtige Weg ist der richtige Weg von Salaf, radwallahu alayhim. Salaf, die sind unser Vorfahren. Die sind die vor uns waren. Und die sind die drei Generationen, weil der Prophet sagte, und das ist in Sahih al-Bukhari, in der Hadith-Sammlung, die Besten unter den Leuten unter euch sind in meiner Generation, nächste und übernächste. Das heißt, die sind die Besten, weil sie die Religion, die richtige Religion praktiziert haben. Das ist der richtige Weg. Und von Salaf sind auch Al-Imam Malik und sind Al-Imam Abu Hanifa, Al-Imam Shafi'i, Al-Imam Ahmed, die Gelehrten des Islam. Der richtige Weg ist nicht, dass man fanatisch ist für eine Person oder für eine Gruppe, sondern der richtige Weg ist, dass du den Islam praktizierst und dass du auf dem richtigen Weg bist von Koran und Sunna und du verstehst den Islam wie die drei Generationen, die Salaf-Generationen. Al-Ilmu, Qalallahu, قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه Das ist die Wahrheit. Allah sagt, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagt und die Sahaba sagen, das ist die Wahrheit in dieser Religion und das ist der richtige Weg. Willst du das richtig haben, dann nimmst du den Islam mit Beweisen, mit richtigen Argumenten und du verstehst das, wie die Sahaba, wie die Gefährten vom Propheten verstanden haben und Gefährten von Gefährten und Gefährten von Gefährten. Pass auf, dass du einen falschen Weg nimmst. Wenn du das machst, dann hast du verloren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf dem richtigen Weg des Islam befestigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und euch das Paradies als Belohnung geben und möge Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum diesen Raum segnen und unsere Brüder und Schwestern stärken, dass sie weiterlernen und dass sie eines Tages diese Da'wah übernehmen. Unser Wunsch ist, liebe Brüder und Schwestern, unser Wunsch ist, dass unter euch Leute geben wird, die diesen Weg weitermachen. Ich bin heute da, morgen nicht. Ich lebe heute, vielleicht morgen nicht. Aber diese Dauer geht weiter. Und die Religion muss weiterbleiben. Und die Religion bleibt mit ihren Anhängern. Und die Religion bleibt, wenn Leute diese Religion richtig lernen. Deshalb, barakallahu fikum, gibt es hier bestimmte Sachen, was man woanders nicht bekommen kann. Hadith-Lehre, Fiqh-Lehre, Aqidah-Lehre und alles auf dem richtigen Weg mit Koran und Sunna. Mit Beweisen, mit klaren Beweisen, mit richtigen Beweisen. Und wir möchten uns verbessern. Ich behaupte niemals, dass wir alles richtig machen. Aber der Weg, was wir haben, ist richtig. Aber was wir machen, ist nicht immer richtig, weil wir Menschen sind und wir machen Fehler. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir haben etwas gelernt. Wenn du nach Wissen suchst und wenn du versuchst, dann wird Allah dir helfen. Deshalb barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Arbeit segnen. Und wir haben mittlerweile, Alhamdulillah Rabbil Alamin, mittlerweile sieht man die Früchte. Sieht man die Früchte hier und dort. Hier und dort gibt es Brüder und Schwestern, die Da'wa machen und die Leute zum Islam rufen. Hier und dort gibt es jetzt Brüder und Schwestern, die sozusagen Lerngruppen gegründet haben. Und die sind hier und her gibt es neue Brüder oder Brüder und Schwestern, die Moscheen sozusagen gegründet haben und die rufen zum richtigen Islam. Und Wallah, das ist die frohe Botschaft. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Das ist die frohe Botschaft, was wir haben. Und das ist das Schöne, dass man sieht, das hat geklappt. Okay, wenn auch das für kurze Zeit ist. Aber trotzdem hat das bestimmt geklappt, weil wir, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, heute anders geworden sind. Früher, wo gab es in Deutschland diese Da'wah? Ich behaupte nicht, dass wir alles gemacht haben. Nein, das behaupte ich niemals. Sondern aber man sieht jetzt die Früchte, die Brüder und die Schwestern, die Muslime, dass viele jetzt zurück zu den Wurzeln wollen. Die wollen den Islam richtig praktizieren, die wollen weitermachen. Ich hatte mal jetzt zum Beispiel in unserer Stadt, ich rede von unserer Stadt, vor vielleicht 5 Jahren hast du keine einzige vielleicht Frau auf der Straße gesehen mit Gesichtsbedeckung. Gesichtsbedeckung ist beliebt, ja, das ist keine Pflicht für mich. Du hast das vielleicht vor ein paar Jahren nicht gesehen, vielleicht keine einzige, aber heute, du siehst vielleicht 10 oder mehr Schwestern. Vor ein paar Jahren, du hättest keine 20 Schwestern auf der Straße gesehen, die sind bedeckt. Du siehst heutzutage vielleicht Hunderte. In der Moschee, es gab vielleicht 5 und 6 Leute, heute sind das mehr. Und das ist in meiner Stadt, in der Stadt, in dieser Stadt, in dieser Moschee, in dieser Moschee. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Deshalb wir danken Allah für diese Gabe. Und aufpassen, die Zahlen sind für uns nicht wichtig. Die Quantität ist nicht wichtig. Die Qualität ist wichtig. Barakallahu fikum. Die Qualität ist wichtig. Viele Leute gibt es, die den richtigen Weg nicht haben. Viele Leute gibt es, die die falsche Aqide haben. Aber wenige Leute gibt es, die die Wahrheit vertreten. Wenige Leute gibt es, die den richtigen Aqida vertreten. Aqida von Ahl-Sunnah al-Jama'a und nicht von zum Beispiel Maturidiyah oder Asha'ira oder anderen. Weil diese Leute, die sozusagen Maturidiyah und Asha'ira, die haben die Namen und Attribute Allah metaphorisch verstanden. Und sie haben bestimmte Namen und Attribute Allah sozusagen nicht angenommen, barakallahu fikum. Nicht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Die haben Ta'wil gemacht. Die haben Ta'wil gemacht. Ta'wil bedeutet, dass sie zum Beispiel bestimmte Attribute Allahs anders verstanden haben als die Wahrheit. Ja? Maturidiyya. Du erzählst von Maturidiyya. Was sagt Abu Mansur al-Maturidi bezüglich Hand Allahs? Ha? Was sagt Abu Mansur al-Maturidi bezüglich Istiwa? Wo ist Allah? Was sagt er dazu? Was sagt er bezüglich die Schöpfung von den Taten der Leute? Was sagt Abu Mansur al-Maturidi bezüglich Bestätigung bestimmter Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala? Achi barakallahu fik. Aufwachen. Al-Maturidi, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Ja? Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihm verzeihen. Pass auf, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn verzeihen. Und der ist Muslim. Keiner hat gesagt, der wäre kein Muslim. Ich bin auch kein dämliches Kind, der die Gelehrten vom Islam ausschließt. Ja? Ich frage dich nicht, ich will jetzt mit dir keine Diskussion anfangen, ja? Ich will mit dir keine Diskussion anfangen. Aber ich sage dir nur, du musst aufpassen, Jazakallah khairan. Al-Ash'ari und Maturidi und anderen, die haben selber etwas erfunden. Die haben selber etwas erfunden diesbezüglich. Hanafi war er vom Fiqh, aber von Aqida nicht. Weil Abu Hanifa selber sagt, Allah ist über dem Himmel. Aber sagt Al-Maturidi sowas? Sagt Abu Mansur sowas? Möge Allah subhanahu wa ta'ala dich segnen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala dir den richtigen Weg zeigen. Doch Ta'wil ist Erfindung. Ta'wil ist Erfindung. Ta'wil, wisst ihr, was Ta'wil bedeutet, liebe Brüder und liebe Schwestern? Ta'wil bedeutet, dass man eine Bedeutung gibt, weil man mit der Bedeutung, was man hat, nicht einverstanden ist, weil der Kopf das nicht annimmt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, die Hand Allah ist über ihren Händen. Die Hand Allah ist über ihren Händen. Ja, die sagen nein, man kann nicht sagen, dass Allah Hände hat. Eine Auslegung, aber falsche Auslegung. At-Ta'wil, صرف اللفظ عن ظاهره. صرف اللفظ عن ظاهره. Das bedeutet, Allah hat gesagt, die Hand Allah oder Yadullah. Die sagen, nein, du kannst nicht sagen, Allah hat Yad. Was haben sie gemacht hier? Die haben Ta'wil gemacht. Was bedeutet Ta'wil? Die haben Bedeutung, Al-Yad, die haben gesagt, die Macht. Aber wer hat gesagt? Macht. Allah hat keinen Ort. Wir haben tausendmal gesagt. Subhanallah, wie viel Mal sollen wir das sagen? Ort ist Geschöpf und Allah könnte niemals einen Ort haben. Ort ist Geschöpf und Allah könnte niemals einen Ort haben. Aber wo ist Allah? Wo ist Allah? Existiert Allah? Existiert Allah? Ja, aber Tafwid. Okay, Al-Maturidi sagt, Yad ist eine Eigenschaft Allahs. Okay, das bedeutet, hat Allah Yad? Nein, nein, lasst Al-Maturidi reden, weil er Maturidi sagt. Wo ist Allah Al-Maturidi? Oder Tafwid ist schlimmer als Ta'wil, Allah yahdik. Tafwid ist schlimmer. Ja, Latif. Wisst ihr, was Tafwid bedeutet? Sag, Allah hat jetzt fertig, Punkt. Ich habe diese Frage beantwortet. Bruder Shu'aib, ich habe diese Frage vorhin beantwortet. Ich habe das vorhin beantwortet. Shu'aib. طيب. Lass mal Ibn Hajar. Lass mal Ibn Hajar und lass mal die anderen. Meine Frage, wo ist Allah? Oder wo ist Allah? Sag mir.